finde, das ist einfach fabelhaft. Zusammen haben wir es nun geschafft. Der Zoo ist gerettet, das ist jetzt klar. Das ist super einfach, wunderbar. Ich hab gewusst, sie schaffen das schon. Toll, Herr Blümchen, eine Sensation. Auch mein Hab und Gut, ja, das ist wieder da. So sind alle zufrieden, hurra! Jetzt ist es endlich soweit, unser Fest zu feiern. Macht euch bereit, nehmt euch alle an die Hand. Auf los geht's los, jetzt wird's interessant. Terre! Endlich feiern wir das große Fest, wie es sich nur feiern lässt. Mit Musik und Tanz und großem Hallo in unserem wunderschönen Zoo. Endlich feiern wir das Fest, dass ihr niemals mehr vergesst. Ja, wir feiern sowieso, denn alle sind jetzt wieder froh. Das ist das Schönste aller Feste. Ihr seid alle unsere Gäste. Seid ihr dabei? Seid ihr alle noch da? Dann wird's ein Fest, wie noch keines vorher war. Jetzt ist es endlich soweit, unser Fest zu feiern. Macht euch bereit, nehmt euch alle an die Hand. Auf los geht's los, jetzt wird's interessant. Endlich feiern wir das große Fest, wie es sich nur feiern lässt. Mit Musik und Tanz und großem Hallo in unserem wunderschönen Zoo. Endlich feiern wir das Fest, das ihr niemals mehr vergesst. Ja, wir feiern sowieso, denn alle sind jetzt wieder froh. Das ist das Schönste aller Feste. Ihr seid alle unsere Gäste. Seid ihr dabei? Seid ihr alle noch da? Dann ist ein Fest wie noch keines vorher war. Wie noch keines vorher war. Wie noch keines vorher war. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.